1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus. Ich musste noch letzte Hände anlegen, um die Sendung hier startklar zu machen, in der ich heute so ein bisschen zurückblicken möchte über das fast abgelaufene Jahr. Natürlich nicht ohne, um hier und da auch den Blick nach vorne zu werfen. Und verbinden möchte ich das Ganze mit einem Wunsch, der sich an dich richtet, an euch und natürlich auch an mich. Und diesen Wunsch habe ich gewissermaßen einem Gedicht des verstorbenen Dichters Peter Rühmkorff entliehen. Bleib erschütterbar, das soll dann auch gewissermaßen der Titel der heutigen Show sein. Bleib erschütterbar. Und wir beginnen mit einer regelrecht erschütternden Hippie-Hymne, die es mir in diesem Jahr besonders angetan hat. Sie kommt von Edward Sharpe und seiner Band, den Magnetic Zeros. I could die. Bleib erschütterbar, das Jahr 2009, wobei ich mich natürlich bei den Tracks, die ich hier aussuche, weitgehend in der Landschaft bewegen möchte, die diese Sendung hier am späten Sonntagabend auch ausmacht. Es würde ja auch jetzt nur wenig Sinn machen, auch noch Heavy Metal, Dixieland und weiß der Henker was hier unter die Lupe zu nehmen. Wir haben also entsprechend gehört zunächst Edward Sharpe mit seiner bis zu 12-köpfigen Band. Der Titel, den ich da eben gespielt habe, 40 Day Dream, hat mich weit über das Erscheinungsdatum hinaus irgendwann im Sommer wirklich fasziniert, die Art und Weise, wie da die Rhythmen realisiert wurden, als würden alle 12 auf einem alten Dachboden hoch und runter springen, dazu dann noch in die Hände klatschen. Ein ganz überragender Titel aus diesem Up From Below Album von Edward Sharpe. In England kam insbesondere in diesem Jahr eine ganze Reihe, eine Szene von Leuten nach vorne, die mit teilweise billigen alten 8-Bit-Sounds verwunderten, verblüfften, aber auch mit einer unglaublichen Melodienvielfalt. Viele Melodien schossen regelrecht über den Takt hinaus. Das Ganze gebärdete sich ausgesprochen doppelbödig und irritierend wonky, was so viel wie schief und nicht am richtigen Platz sitzend, stehend heißt. Das ist so der Begriff für die Musik, für die Zombie steht, der mit One Foot Ahead of the Other ein Mini-Album schuf, das gewissermaßen den Stand der Dinge meisterhaft auf den Punkt gebracht hat. Daraus habe ich eben einen Titel gespielt. Und wenn ich so an elektronische Musik, Tanzmusik aus in Deutschland denke, dann kann ich mir nicht helfen, dann fällt mir immer als erstes ein Album ein, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, das nämlich von dem Berliner Trio Moderat. Das Album heißt auch so, nämlich Moderat. Rusty Nails ist einer der Titel daraus, die, was ich in diesem Jahr auch interessant fand, dafür steht, dass Berliner und Londoner Musiker bzw. Engländer Musiker in diesem englische Musiker in diesem Jahr sehr eng zusammengerückt sind. Es gab da eine ganze Reihe von Querverbindungen zwischen Berlin und, wenn man das im weitesten Sinne so sagen kann, der UK Bass Music. Wir werden da noch ein weiteres sehr interessantes Beispiel hören. Im letzten Jahr gab es einen Mann, der vielleicht so etwas war wie Man of the Year. Er machte alles richtig, was man nur richtig machen kann. Er veröffentlichte nicht allzu viel. Und das, was er veröffentlichte, das wurde ihm gewissermaßen aus der Hand gerissen. Das waren die Tunes, die man unbedingt haben wollte und für die man bisweilen wochenlang gewartet hat, bis man sie dann endlich hatte. Diese Mixtur aus UK Bass Dubstep Sounds, aus gebrochenem House, aus Techno-Elementen, die war unglaublich, hatte eine unglaubliche Dichte und eine hochgradige Energie. Kein Wunder, dass im April das erste Album dieses Mannes so etwas war wie Most Eagerly Awaited, also am dringendsten erwartet. Ein Jahrhundertalbum ist es nicht geworden, man hätte es sich denken können, aber es ist auf jeden Fall eins, auf das ich in dieser Sendung hier heute noch einmal zurückblicken möchte. Es stammt von einem Mann, der auch im nächsten Jahr ganz sicher von sich wird reden machen. Martin Dijkers, gebürtiger Niederländer, und ich rede natürlich von seinem Album Great Length. Vancouver.

Atmosphäre glüht, hey Mann, lass uns gehen. Ich zeig dir, wie ich tanz. Und deine Augen spielen Musik. Guck mich nicht so an, Mann, komm, lass uns gehen. Bleib erschütterbar, das Jahr 2009. In diesem Jahr ging es mir manchmal gut, manchmal ging es mir nicht so gut und ich denke, mit diesen Befindlichkeiten stehe ich nicht alleine. Aber wenn ich diesen Titel hier gehört habe, da muss ich eingestehen, dann ging es mir eigentlich gut und ich habe ihn überall gehört und eigentlich immer zu. Seit er herausgekommen ist, etwa im Mai, Juni dieses Jahres, zog sich, wir werden sehen, im Paul Kalkbrenner Remix gewissermaßen so durch mein Leben. Ich habe ihn zuletzt noch in einer kleinen Kaschemme gehört, als ich mich nach einer Sendung mal, was selten vorkommt, belohnen wollte. Ich wollte noch ein Bier trinken, ganz profan gesagt. Was ich zu Hause in Solingen zu spät nächtlicher Zeit, so um 2:30 nur noch schwer bewerkstelligen kann, dann bin ich hier in Köln in so einem Club, stehe da schön, angenehm und dann kam dieser Track zum x-ten Mal in diesem Jahr und schon ging wieder die Sonne auf. Zweiraumwohnung, wir werden sehen, im Paul Kalkbrenner Remix. Davor habe ich als Remix des Jahres angekündigt, dazu ist das für mich auch eine originelle Geschichte. LaRue war für mich sowieso so etwas wie der Fixstern am Popmusikhimmel mit ihrem Album Ellie Jackson, dann In For The Kill, eben im Scream vs. FOMO Remix gehört. Denn zunächst kam Scream daher und machte einen Remix und dann hat sich eher bootleggisch, ich glaube bis heute ist der eben gehörte Remix nicht sozusagen regulär veröffentlicht worden, ein ganz junger Typ namens FOMO an den Scream Remix gemacht und hat daraus nochmal die eben gehörte Bassline-Version gemacht, die vielleicht nicht ganz perfekt klingt, aber einen dermaßenen Schub hat, dass ich sie schlichtweg überragend finde. Entsprechend LaRue In For The Kill im Scream vs. FOMO Remix. Wir werden sehen, das war abseits des gerade gehörten Songs auch eine häufig gebrauchte Redewendung in sogenannten seriösen deutschen Nachrichtensendungen, über die sich der ehemalige Tagesschausprecher Ulrich Wickert in diesem Jahr aufsehenerregend echauffiert hat, aufgrund der nachlässigen Sprache, die seiner Meinung dort praktiziert werde, eben mit Füllsen, mit Redewendungen wie wir werden sehen oder wird man sehen oder muss man sehen. Dazu fällt mir ein, dass wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, die Nachrichtensendungen in der Tat erschüttert worden sind, bleib erschütterbar, denn die großen Ereignisse dieses Jahres, etwa die Unruhen nach der Präsidentschaftswahl im Iran, verbunden mit dem Tod der Demonstrantin Neda Agan Soltan, wurden nicht mit professionellen Kameras geschossen, die Bilder wiedergegeben, sondern zumeist mit Handys. Sie erschienen auf YouTube, in irgendwelchen Blogs, sie wurden getwittert. Auch der Tod von Michael Jackson wurde erstmals bekannt gegeben durch den bis dahin kaum bekannten Online-Dienst TMZ.com. Diese ganze Form der Kommunikation, wie die sich verlagert, wie Empfänger, Adressat, Message, wie das alles so ins Schwanken und Wanken gerät, das war für mich in diesem Jahr ein interessantes Thema. Vieles muss auf den Prüfstand, auf Musik bezogen, zum Beispiel die Frage, brauchen wir überhaupt noch Musikzeitungen? Die Specs hat jetzt auf interessante Art und Weise zum Beispiel auf das Phänomen der Plattenkritiken reagiert, das zunehmend nicht mehr brauchbar ist, einfach weil Platten in dem Moment, wo sie erschienen sind, Tage später schon in allen denkbaren Blogs diskutiert werden und es niemanden mehr interessiert, wenn 3 oder 4 Wochen später noch eine Kritik in einem Musikmagazin steht. Entsprechend will die Specs das demnächst in Form, ich muss das noch genau eruieren, in Form von Tischgesprächen, von Gruppengesprächen über eine Platte eben verändern. Eine interessante Idee. Kommunikation, das Jahr 2009. Wenn ich ehrlich bin, ein weißes Album im Sinne der Beatles, ein schwarzes Album im Sinne von Jay-Z, habe ich nicht entdeckt in diesem Jahr, das mir nicht überragend bestückt scheint. Aber immerhin gab es eine schwarze 12er und die hat es in sich. Ich möchte sie spielen. Wir reden hier von der Zusammenarbeit zwischen Burial und dem immer noch irgendwie geheimnisvollen Fortet. Thank you. 1Live4, bleib erschütterbar, die schwarze Zwölfer, eine Zusammenarbeit zwischen Burial und Kieran Hebden alias Fortet, den ich gleich auch nochmal in einem anderen Zusammenhang erwähnen werde. Die schwarze Zwölfer mit den beiden Titeln Moth und Wolf Cup. Gleich die Infos hier auf 1Live, dann geht's weiter mit 1Live4. Ich möchte weitermachen mit dem, was ich ja eben schon begonnen habe, mit einem Rückblick auf das fast abgelaufene Jahr 2009. Bleib erschütterbar, nenne ich das, nach einem Gedichtausschnittchen, so muss man regelrecht sagen, aus einem Gedicht des verstorbenen Dichters Peter Rühmkorff. Ich habe in diesem Jahr, und da bin ich nicht der Einzige, eine ganze Reihe von Tracks gespielt, die, was ihren Rhythmus betraf, sehr stark Bezug nahmen auf ein Genre, das nun schon auch im Grunde fast 10 Jahre zurückliegt, die Two-Step-Garage-Musik, jetzt natürlich erweitert um die insbesondere Erfahrung Dubstep. Und in diesem Post-Garage-Kosmos bewegten sich in diesem Jahr 2 Zwölfer eines Mannes, die von einer extrem hohen Emotionalität waren, die sentimental sehr schwärmerisch daherkamen, 2 echte Glücklichmacher, also 2 Zwölfer, 2 Platten. Mehr waren es nicht, gibt kein Album. Die Rede ist von Joy Orbison, den viele Leute, und ich schließe mich da jetzt einfach mal vorbehaltlos an, zum sogenannten Artist of the Year in ihren Wertungsrankings erkoren haben. Und ich möchte hier spielen Joy Orbison mit dem Titel Hüff Mango, der sehr leise beginnt, und das gibt mir vielleicht die Gelegenheit, sehr leise, in aller Kürze darauf hinzuweisen, dass es von dem eben erwähnten Fortet, Kieran Hebden, derzeit, soeben erschienen, eine 12er gibt, die eben jener Joy Orbison, der hier anrollt, remixed hat. Wo hat dieser Fortet nur immer seine Finger drin? Die habe ich aber noch nicht erwischen können, und ich weiß auch gar nicht, ob es die in Deutschland zumindest als Vinylversion schon gibt. Will mich da aber bemühen, die in den nächsten Wochen hier auch am Start zu haben. Hier Joy Orbison jetzt mit Hüff Mango. We'll be right back.

act smart. Just have fun. It's simple. Shut your mouth. Move your ass. Quit looking at the DJ's records. Quit trying to be big. About me asking you for shit? Who comes to all your parties? Who comes and hangs out? I just gave you a hug. That was free. And here's some free advice. Those shoes you're wearing, they're whack. Live 4, bleib erschütterbar. Ich habe in diesem Jahr nicht so viele House-Tunes gespielt, um mir jetzt hier anmaßen zu wollen, House-Tune of the Year oder ähnliche Superlative in diesem Genre. Aufgefallen immerhin ist mir ein Label aus New York, Wolf and Lamp, von dem ich hier des Öfteren Platten gespielt habe, dazu zum wiederholten Mal das englische Label Crosstown Rebels. Und auf beiden Labels hat ein Mann veröffentlicht, der mir dann natürlich auch aufgefallen ist, der Amerikaner Seth Troxler, der mittlerweile meines Wissens in Berlin lebt und der sich anlässlich der gerade gehörten Aufnahme mit zwei weiteren Producern, nämlich Sean Reeves und Hector, zusammengetan hat und als The Royal We den Titel Party Guild in diesem Jahr veröffentlicht hat. Einmal mehr kommt es hier zu höchst amüsanten Lyrics von Seth Troxler, der im gerade gehörten Track bemängelt, man könne mit Party verliebten und fixierten Frauen in Clubs nicht über Quantenphysik und ähnliche Dinge reden. Die Remixer des Tracks sind dann hergegangen und haben im Nachhinein auch die Stimme einer Frau zu Wort kommen lassen, die wir hier gerade gehört haben. Die gehört Tamara Dieke und entsprechend haben wir Party Guild, diesen Titel von The Royal We, im Matt Styles Remix gehört. Dass ich, wie gerade ausgeführt, House und Techno in diesem Jahr nicht zu meinen erstrangigen Cup of Teas, also Tassen Tee, rechnen konnte, liegt an einer Musik, die mich, um hier nochmal zum Motto zurückzukommen, bleib erschütterbar, die mich wirklich erschüttert hat. Es ging um einen Sound, der in diesem Jahr stark nach vorne kam und der in Summe in seinen besten Momenten klang und klingt gewissermaßen wie ein Soundtrack zur Invasion. Es war, als würden außerirdische Wesen den Planeten betreten und wir standen oft genug da mit offenem Mund und riefen, sie sind da, sie sind gelandet. Sie sind da! Sie sind gelandet! den besten Absichten. Live 4, bleib erschütterbar, ein Blick zurück auf das Jahr 2009. Die Ritter der Zukunft, ich nenne sie hier und heute einfach mal so, mit ihrer oft Glitch-Hop, Wonky-Downbeat, Future-Hip-Hop genannten Musik, bei der in aller Kürze eine unglaubliche musikalische Dichte entsteht, viele Themen angedacht, verworfen werden. Als Hörer rutscht man glitscht regelrecht aus in diesen Tracks, die unvermittelt und plötzlich enden, nach dem Motto, keine Lust mehr, Schluss damit, neue Idee, neuer Track, bitte. Und so weiter und so fort. Ich nenne kurz die Namen Bullion und Paul White. Paul White alleine mit seinem Album The Strange Screams. Dann Hudson Mohawk mit seinem Beitrag vom diesjährigen Marianne Hobbs Sampler Wild Angels. Dann Mike Slott gehört mit Boxed In aus einer Compilation, die Anfang des Jahres erschien, zumindest mir in die Hände kam und für mich gewissermaßen die Tür zu dem Ganzen war, die ich dann im Verlauf der nächsten Monate auch wirklich versucht habe, nach besten Kräften aufzustoßen. Und das hat am Ende dann dazu geführt, dass ich persönlich im Jahr 2009 auch zu einem echten Dateien-Junkie geworden bin, denn viele dieser Tracks, wie wir sie hier gerade in einer Linie gehört haben, existierten schlicht und einfach nicht mehr auf den herkömmlichen Formaten. Und oft genug ging es mir wie damals, als ich als kleiner Junge noch mit meinem Onkel Angel gegangen bin, wenn ich dann einen Track wieder mal nach mühseligen Recherchen irgendwo erwischt hatte und den downloaden konnte. Ich habe mich manchmal gefreut wie ein kleines Kind. Dieser Sampler, das ist wirklich dann auch meine Platte des Jahres. Er hat mich gewissermaßen durch das Jahr getragen. Ich will ihn nochmal nennen. Von Blue Jams zusammengestellt, heißt er schlicht und ergreifend Beat Machine und erschien kurioserweise auch noch unter der Schirmherrschaft einer Automarke Skion. Jetzt sei die hier verdammt nochmal endlich genannt. Ich habe von Autos sowieso nicht den großen Check und überhaupt Blue Jams Beat Machine soll hier als Angabe einfach mal reichen. So viel zu den gerade gehörten Sachen. Alterswerk 2009. Wenn ich einen Preis überreichen könnte, dann bekäme ihn Yoko Ono. Dafür ist Musik da, dass sie uns Freude bereitet, dass wir streiten, dass sie polarisiert, dass sie uns berührt, dass sie uns am Ende vielleicht sogar erschüttert. Bleib erschütterbar. Ein Blick auf das Jahr 2009 hier in 1Live4. Und in dieser Sendung gilt natürlich auch, was in der Gesellschaft gilt, der sogenannte Generationenvertrag. Wenn ich also eben die schon betagtere Yoko Ono mit Musik aus ihrem Album Between My Head and the Sky gespielt habe, dann habe ich direkt anschließend eine Gruppe gespielt, die so unverschämt jung und charmant klingt und die mir mit dieser Single in diesem Jahr nachhaltig aufgefallen ist. Sie kommt aus dem Osten Londons, hat noch keine große Vergangenheit, das steht fest. Es gibt ein, möglicherweise auch zwei Beiträge auf den sicherlich hier und da bekannten Compilations des französischen Kitsune-Labels. Ich rede von der Londoner Band We Have Band, der ich alles Gute für die Zukunft nur wünschen kann und hoffe, dass sie genau die hat, nämlich eine große Zukunft vor sich. In diesem Jahr erschien eine Single, You Came Out, die habe ich gerade gespielt, mit zusätzlichen fantastischen Remixen und dazu noch ebenfalls auf dieser Single eine Coverversion des Pet Shop Boys Klassikers West End Girls. Auch diese Version war ausgesprochen gelungen. Machen wir einfach mal weiter mit echten Superlativen. Label des Jahres. Alles, was auf diesem Label erschien, habe ich gespielt. Es kann nur die Wahl auf dieses Label fallen. Hyperdub. Daraus Coolie G. Must be love. 1 Live 4, bleib erschütterbar. Rückblick auf das Jahr 2009. Mein Newcomer des Jahres ist ein noch blutjunger Kerl aus Manchester, von dem ich in diesem Jahr und nie zuvor eine ganze Reihe wirklich vorzüglicher Titel gespielt habe. Sein Name ist Joe Synchro. Wir hören ihn gerade hier im Hintergrund mit dem Titel Heroes. Davor meine Drum-and-Bass-Platte des Jahres, heißt Sepia Tones, kommt als Doppel-12-Inch und sieht als Artist das britische Duo Instrumental mit zeitweiliger Beteiligung von Dee Bridge und einer Fülle von Forscher- und Experimentiergeist, wunderbarem Elektro-Flair, den Mut aber auch zu Soundtrack-artiger Schönheit, wie wir das eben bei einem der insgesamt 4 Titel gehört haben. Instrumental, Dee Bridge, Sepia Tones. Gleich noch ein Titel, der die wichtiger gewordene Achse London-Berlin verdeutlicht, oder besser gesprochen England-UK-Base-Berlin. Eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen Perverlist aus Bristol und dem Berliner Produzenten Shed, der Perverlist remixed im Titel Junction. Das Ganze habe ich gefunden in diesem Jahr auf einer Label-Compilation des Bristol-Labels Tectonic. Live. Infos. Mit Peter Neuhaus um 0 Uhr. Tote bei Gewalt im Iran, neuer Zwischenfall in US-Passagiermaschine und das Wetter morgen auch Auflockerungen. Die Gewalt gegen Demonstranten im Iran hat internationale Kritik ausgelöst. Die US-Regierung sprach von einer ungerechten Unterdrückung von Zivilpersonen. Die französische Regierung rief zu einer politischen Lösung auf. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und iranischen Sicherheitskräften wurden in der Hauptstadt Teheran mehrere Menschen getötet, Ulrich Pick berichtet. Wie Webseiten berichten, fanden die schwersten Auseinandersetzungen am Platz der Freiheit sowie am Platz der Revolution statt. Nach wie vor ist unklar, wie viele Menschen bei den Protesten ums Leben gekommen sind. Von oppositioneller Seite heißt es, es seien mindestens 8. Das staatliche iranische Fernsehen spricht lediglich von 5 Toten. Zudem gaben Sicherheitskräfte an, mehr als 300 Menschen festgenommen zu haben. In einem US-Flugzeug hat es einen weiteren Zwischenfall gegeben. Ein Passagier wurde nach der Landung in Detroit festgenommen. Der Pilot hatte Hilfe angefordert, weil sich der Mann auffällig verhalten hatte. Ein Sprengsatz wurde nicht gefunden. Der Vorfall ereignete sich ebenfalls auf einem Flug von Amsterdam nach Detroit. Am Freitag hatte ein 23-Jähriger auf derselben Verbindung versucht, kurz vor der Landung in Detroit einen Sprengsatz zu zünden. Er wurde von Passagieren und der Besatzung überwältigt. In der griechischen Hauptstadt Athen hat es eine starke Explosion gegeben. Verletzt wurde nach Fernsehberichten niemand. Die Polizei hatte den Tatort nach einem anonymen Hinweis abgesperrt. Ein Bankgebäude wurde stark beschädigt. Die griechischen Behörden vermuten hinter dem Anschlag linksgerichtete Gruppen. Die hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Polizisten angegriffen und Bomben gezündet. Bei Lawinenunglücken in Norditalien sind 7 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 14-jähriger Deutscher. Er verunglückte beim Snowboardfahren. Außerdem wurden die Leichen von 2 vermissten italienischen Touristen und 4 Bergrettern gefunden. 2 weitere deutsche Touristen wurden gestern in Österreich tot aufgefunden. Sie galten mehrere Tage lang als vermisst. In den Alpen besteht derzeit erhöhte Lawinengefahr. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht können die Straßen örtlich glatt sein. Der Tag morgen startet zum Teil mit Schnee oder Schneeregen, vor allem Richtung Ostwestfalen und Sauerland. Meistens bleibt es aber trocken und es gibt oft Auflockerungen. Die Höchstwerte morgen in Lippstadt und Troisdorf 4 Grad, Münster kommt auf 5 Grad. Am Dienstag wechselhaft bei ähnlichen Temperaturen. Stauschau. Keine Staus. Ich möchte fortfahren mit einem Blick auf das Jahr 2009, nenne die heutige Sendung Bleib erschütterbar und möchte mich in den nächsten Minuten dem Thema Wiederveröffentlichung zuwenden, das ja insbesondere in den letzten Jahren immer mehr Raum und Zeit gewissermaßen eingenommen hat. Viele, viele Sachen werden wieder veröffentlicht. Fragt man 100 Leute nach ihren Lieblingen, wird man vermutlich 100 verschiedene Antworten bekommen. Insofern ist mein Vorschlag hier reichlich subjektiv. Es geht um einen Musiker aus Düsseldorf, der bereits seit Mitte der 60er Jahre Musik machte. Zunächst in Schülerbands in Düsseldorf an der Seite des späteren Kraftwerkmusikers, zum Beispiel Wolfgang Flür, oder aber auch an der Seite des späteren Mitbegründers und Musikers Michael Rother. Dann wandte sich dieser Mann der Deutschrockband Streetmark zu, um dann im Jahre 1977, Ende 77, sich einem Solowerk zuzuwenden, um das es geht. Es heißt Wunderbar, und die Früchte dieses Albums konnte Wolfgang Riechmann, um den es geht, nicht mehr einsammeln, wurde er doch während eines Spaziergangs innerhalb der Düsseldorfer Altstadt von 2 Betrunkenen ohne jeden Anlass niedergestochen und verstarb. Riechmann heißt entsprechend das Album, Wunderbar heißt das Album, Riechmann der Interpret, und einer der Tracks darauf ist Silberland, wie die anderen auch, wunderbar daher driftend von einer fantastischen Wärme, unprätentiös, alles Gute, was man diesem Album zugestehen könnte, das hat es auch. Hier ist Riechmann mit Silberland. Thank you. little square. Web pimper, then I'm a big knock on tear. Feels like spring when you blow hot air. Hand then pause on the mile on set. Is that your chair? If not, do you mind if I sit over there? Take a load off, chill on the norm. Burns block and peace warm. 6 minutes for section or or. All day and day. Feverish like marmalade. Still fresh to death, what can I say? The kids got game, but we don't play. Do you wanna dance with me? So king with it, I should wear a crown. And a cape like James Brown. Party like lip sync in funky town. In sweat pool, I wanna drown. Miss lifeguard, I don't need no rap. Leader with a pack, that's my demeanor. I'm a Martin shit like damn, Gina. Why you wanna do the kid like that? How you get no jeans with a ass so fat? That's the questions I like to know. If you like that too, then we can go. Backstage after the show. You blushing, I never seen cheeks glow. You never seen a sheet wearing wolf's clothes. Vortex, YV like Rico. 2, 1, 10 to 5. Freshest kids, we keep alive. Talk that talk, but we got that stride. Electric, feel me, the girls on side. Yeah, into my dreams and into my ride. Stormy night, I'm in quiet ride. Look for the truth, then you're right beside it. Made the right move with your mind side. Do you wanna dance with me? This is who I gotta be. Freshest kids with me. Ich hatte eben einen etwas blöden Namensdreher bei Wolfgang Riechmann und hoffe, dass das korrekt rübergekommen ist. Wolfgang Riechmann wieder veröffentlicht mit seinem Album Wunderbar, aus dem wir den Titel Silberland gehört haben. Auch der unterste Untergrund, Ladies and Gentlemen, braucht hin und wieder Momente der puren, reinen, klaren Popmusik, der Erbauung daran. Und dieser Titel hier von Debrue aus Frankreich, Soul's Sweat im Rezo Remix, der hat es mir übers Jahr gesehen angetan. Ich glaube, es ist der am häufigsten von mir persönlich gespielte Titel, bei dem für mich fast schon idealtypisch Dubstep, R&B und Rapmusik ineinander laufen. Ich finde diesen Titel einfach überragend und auch hinsichtlich seiner Eingängigkeit absolut konkurrenzfähig mit allem, was Lady Gaga, Rihanna, Tokyo Hotel, Rammstein oder sonst wer noch uns für die Charts mit auf den Weg gegeben haben. Debrue. Einen aus den Charts möchte ich gerne mitnehmen. Sein Name ist Jochen Distelmeier. Ärger hat das Haus umstellt, ein Trauma geht in Serie. Alles ist, wie es ist. Ich hab mich in den Lärm gestellt und lauf durchs Ungefähre, nachzusehen, wo du bist. Die Träume sterben und ich denk, das Schicksal will mich testen. Was wird als nächstes passieren? Kein Land in Sicht, nur lauter Dinge, die den Tag verpesten. Geh auf dem Zahnfleisch oder kriech auf ein Fien. Und meine Worte sind ungestümer Wind, geschrieben in den Staub der Erde. Komm und fertig, alles geht zu Bruch. Komm, sei dein Spruch, auf ein neues Stirb und werde. Komm und fertig. Die Wahrheit schmilzt und du bist weg. Ich fühl mich wie ein Junkie und alles wird Wut. I know die Fights, ein Comeback, die Leute finden's funky, denn es macht ihnen Mut. So stehen sie da und schauen verträumt zu ihrem heiligen Vater, wie er die Hoffnungen weckt. Die Kinder haben mich aufgeräumt, ich stehe allein vom Krater. Seh mir bei der Arbeit zu mit meinem Tunnelblick. Und meine Worte sind ungestümer Wind, geschrieben in den Staub der Erde. Komm und fertig, alles geht zum Bruch. Komm, sag deinen Spruch, auf ein neues Stück und werde. Komm und fertig. Von dir keine Spur, nur immer diese Doppelgänger, die haben das Leben erschweren. Der letzte Troubadour mutiert im Wahn zum Rattenfänger, der Welt den Krieg zu erklären. Er humpelt durch die Geisterstadt mit seinem Ghetto-Blaster, um sein Mütchen zu kühlen. Er hat das Warten satt und leid, jetzt habt ihr das Desaster. Sorry, Freunde, aber wer nicht hören will, muss fühlen. Meine Worte sind ungestümer Wind, geschrieben in den Staub der Erde. Komm und fertig, alles geht zu Bruch. Komm, sag deinen Spruch, auf ein neues Stück und werde. Komm und fertig. Meine Worte sind ungestümer Wind, geschrieben in den Staub der Erde. Komm und fertig, alles geht zu Bruch. Komm, sag deinen Spruch, auf ein neues Stück und werde. Komm und fertig. Thank you. Bei 1 Live 4 bleibt erschütterbar ein musikalischer Blick auf das fast abgelaufene Jahr. Ich belasse es hier im Moment mal nur bei den Namen derjenigen, die ich gespielt habe. Charlotte Gainsbourg, Tordes und hier im Hintergrund Musik der Amerikaner von den Dirty Projectors. 1 Live 4, bleib erschütterbar. Popmusik kann so viel transportieren, so viel an Illusionen, darunter sicherlich auch die Illusion kompletter, völliger Unschuld. Und ich glaube, kein Album hat das in diesem Jahr besser und eindringlicher geleistet als das gerade Gehörte von der Schwedin Sally Shapiro, die dieses Album My Guilty Pleasure zusammen mit ihrem Freund und auch musikalischen Partner Johan Agebjörn produziert hat. Dutzende Male habe ich einzelne Songs oder sogar das Album in Gänze gehört und ich muss gestehen, es hat mich immer wieder gerührt, möglicherweise sogar erschüttert. Dying in Africa ist der Titel, den ich aus diesem Album gespielt habe. Davor hatten wir eine Zeit lang exotisches Terrain betreten und dabei ist mir in diesem Jahr unter anderem die amerikanische Band Dirty Projectors natürlich aufgefallen mit ihrem Titel, der an sich schon so etwas wie ein Wortspiel ohne jeden echten Hintergrund ist, mehr ein Spiel um Sounds, bitte Orca. So heißt das Album der Dirty Projectors mit vielen melodischen, rhythmischen Verspieltheiten, Versetztheiten und abenteuerlichen Arrangements. Ich will auch zu Tordes noch etwas sagen, der Band aus Chicago, die es nun schon so ewig lange gibt und die ich persönlich immer geschätzt habe, zum Teil. Es gab immer auch Tracks, da hätte ich die Alben wegschmeißen können, wenn die zögerlich der Band ihr Schweigen innerhalb der Tracks zu lange wurde. Das war oft bei aller Spannung nicht zum Aushalten. Auf ihrem neuen Album, ihrem aktuellen aus dem Jahr 2009, Beacons of Ancestorship, gebärden Tordes sich anders. Sie gehen wesentlich kräftiger, wesentlich rhythmischer und trotzdem gleichwohl immer noch extrem spannend zu Werke. Sie haben die Akzente überhaupt sehr stark in den rhythmischen Bereich verlagert und der Track, den ich eben aus dem Album gespielt habe, Gigantes, ist für mich in diesem Jahr so etwas gewesen wie in An- und Abführung Dubstep im Radio Marrakesch-Style, denn auch so Anleihen an nordafrikanische Sounds waren in dem Titel für meine Begriffe unüberhörbar. Ich habe übrigens festgestellt, dass auch andere Bestenlisten, die ich mal so überflogen habe, dieses Album von Tordes, was ich sehr ungewöhnlich finde, denn es ist bestimmt ihr 10., 12., ich kann es nicht genau sagen, relativ hoch platziert haben. Ich habe es in einigen Listen so innerhalb der Top 30, 40, 50 entdecken können, betone aber, habe mich da nicht irgendwie von beeinflussen lassen, sondern das ist ja schon von langer Hand geplant meine Entscheidung gewesen, dass Tordes am Jahresende hier auftauchen würden. Und Charlotte Gainsbourg, in den letzten Tagen des Jahres gekommen, ein ausgesprochen charmantes Album mit klaren, kurzen, knappen Tracks, bei denen Beck Hansen unterstützend mitgewirkt hat. IRM heißt dieses Album in Anspielung auf die Magnetresonanztomographie, die Charlotte Gainsbourg in Anspruch nehmen musste infolge eines Wasserskiunfalls, in den sie geraten war, oder wie sagt man, der sie ereilt hatte. Dying in Africa war das letzte Stück. Afrika spielt immer eine Rolle in der Popmusik und wird es auch im nächsten Jahr spielen, wenn vermehrt gute, starke, überzeugende, erschütternde Tracks aus dem Bereich zum Beispiel UK Funky House hier uns erreichen werden. Eine neue Hausspielart, die sehr stark auf perkussive Musik aus Afrika setzt. Und das hat in diesem Jahr schon ein Mann namens Leon Day hervorragend vorexerziert mit einigen Remixen, mit denen er für mich zu einem der Männer des Jahres avanciert ist. Leon Day hier beim Remixen einer Band, die mir sowieso wichtig ist, auch die will in dieser Stunde einfach genannt sein, Animal Collective, und ein Track aus ihrem diesjährigen Album Merryweather Post Pavilion hier im Leon Day LD Remix. this love don't feel the same. Twisted and deranged. I think we need a change. Live 4. Bleib erschütterbar. Rückblick auf das Jahr 2009. Welches ist das Album des Jahres? Ich habe da wirklich sehr, sehr schwer persönlich mit mir gerungen und habe mich am Ende die einfachen Dinge gefragt. Welches Album hat dich begleitet? Welches hat die Tür mehr aufgetreten, als dass es sie vorsichtig geöffnet hätte? Und ich bin dann wirklich zu dem eindeutigen Entschluss gekommen und habe das auch anhand meiner Playlisten einsehen können. Der Sampler Beat Machine, heute schon gespielt und auch erwähnt und vorgestellt, der war es, der mir Anfang des Jahres in die Hände fiel und dessen Beiträge von Mike Slott, Flying Lotus, Onra und vielen, vielen anderen mich hier immer wieder, ja, ich kann das sagen, erschüttert haben. Wenn schon nicht in der Sendung, dann meistens danach, wenn ich noch irgendwelche kruden Umwege gefahren bin, um den Sound dieses Samplers in richtig guter Qualität im Wagen dann nochmal nachhören zu können. Aber würde mir jetzt jemand hier eine Wumme an den Kopf halten und sagen, hier, Sampler gilt nicht, du musst dich anders entscheiden bei Album des Jahres, dann würde ich das nehmen, was wir gerade gehört haben, wenngleich es erst auch vor wenigen Wochen erschienen ist. Dieser Slow-Motion-Dubstep-Soul ist wirklich ein überragendes Werk und wird weit über dieses Jahr hinaus seine Wirkung beibehalten. Vom King Midas Sound, Waiting for You, das Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Ich hatte zu Beginn der Show gesagt, es kann nicht nur darum gehen, zurückzublicken, man muss auch ein bisschen nach vorne gucken. Wer könnte ein Mann sein, dem wir in Zukunft stärker begegnen werden, der plötzlich da ist und dann wird sich zeigen, er ist gar nicht so plötzlich da, er war schon da, aber mehr so hintenrum im Underground. Ich habe ihn einmal in diesem Jahr gespielt. Sein Name, er kommt aus Los Angeles, ist Damn Funk. Sein in diesem Jahr erschienenes Album heißt To Each His Own. Und es kommt teilweise charmant verstolpert, etwas trashig, rudimentär als das daher, was er selber Damn Funk als Boogie Funk bezeichnet, mit Heavy Synthesizer und bassgetriebenen Sounds. Wir werden das gleich hören. Und dieser Damn Funk tauchte in diesem Jahr neben seinem eigenen Album auch auf als Remixer des Animal Collective einmal. Und ich sehe ihn auf einem Album des allseits sehr geschätzten Manchester-Producers Trust Me. Das sind handfeste Indizien, dass wir von Damn Funk noch einiges hören werden. Hier ist Musik aus seinem Album. Mehr von Damn Funk, von Bill Callahan, von Marissa Nadler, von einigen anderen mehr. Mehr zum Thema Fußball in der nächsten Woche. Alles konnte ich hier heute nicht reinbekommen. Schließen möchte ich nämlich mit dem Titel eines Mannes, dessen Tod an Weihnachten mich wahrhaftig so erschüttert hat, dass ich Angst hatte, wenn ich das vorher spielen würde, dass mir irgendwie die Worte im Munde stecken bleiben würden und dass ich hier mit dickem Hals am Ende nicht über die Sendungen kommen könnte. Vic Chestnut ist an Weihnachten verstorben, infolge offensichtlich einer Überdosis von Tabletten, die er zu sich genommen hat. Sein jüngstes Album, damit sein letztes, Skitter on Take Off. Mit dem möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute. Bleib erschütterbar und widerstehe. Vielleicht hören wir uns ja am nächsten Sonntag hier wieder. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao. Reflecting glare, waves vibrant, thrilling and soothing, dancing, resting, breathing, moving, sunlight. Cranking in the head, body craving to be tested, feast in the time of plague, you were a beautiful. Beautiful pig, feast in the time of plague. You were a beautiful pig. Pounding tables, fists of meat, stupid, messy, giddy greed, fierce and flippant, frightening. Sloppy senses heightening.